Ich würde dich ja sehr gern auch noch fragen, wie hast du die Frauen in Deutschland, die Mädchen, deine Klassenkameradinnen, deine Freundinnen, wie hast du die wahrgenommen? Vielleicht kannst du dich zurückerinnern, ganz zu Anfang, wie du sie wahrgenommen hast? Tatsächlich, was ich wahrgenommen habe, dass sie Krieg nicht erlebt haben. Auf jeden Fall hat man gemerkt, wie sie ihren Leben, so mein normalen Leben, weiterführen. Für mich war es einfach auf Stopp gedrückt, hatte ich das Gefühl, auch in der Klasse, wenn die sich zusammen unterhielten und die waren befreundet und die waren seit der ersten Klasse zusammen und 10 Jahre kannten sie sich. Dieser Verhalten zwischen denen habe ich einfach so, ich war so ein bisschen beneidigt für die, weil ich habe die einfach so froh wahrgenommen, dass sie glücklich sind und dass sie ihren Leben einfach weiterführen. Aber auch natürlich, nachdem ich so ein bisschen von meinem Nachhinein, nachdem ich so ein bisschen von meiner Geschichte so erzählt habe, kamen auch junge Mädchen zu mir und gesagt haben über ihren familiären Probleme. Dann habe ich auch wahrgenommen, wie unterschiedlich. Ich habe ja Krieg erlebt und ich hatte eigentlich schreckliche Sachen erlebt, aber die Menschen hier sind ja, die haben auch deren Probleme. Sozusagen familiäre Probleme. Zum Beispiel eine kam zu mir und hat gesagt, dass seit einem Jahr sind ihre Eltern geschieden und seitdem ist bei ihr auch auf Stopp gedrückt. Also die hat keine Freude mehr im Leben, weil die Eltern jetzt getrennt sind, die hat keine Familie, hatte sie das Gefühl. Aber sie meinte zu mir, seitdem ich dich gehört habe, habe ich das Gefühl, dass meine Probleme nichts sind. Eigentlich, ich habe mich umsonst so viele Sorgen gemacht und ich habe einfach anders aus anderer Perspektive auf die Sache geschaut, nämlich, dass ich gesagt habe, ja, zwei Menschen, die ich liebe, die mich lieben, verstehen sich nicht mehr und das war's. Und deswegen sind die jetzt getrennt. Die lieben mich immer noch, ich liebe die auch immer noch und die sind jetzt glücklich mit anderen Menschen. Und das war's. Sie meint einfach, dass ich glaube, was hier für die in meinem Alter, die Jugendliche, was ich damals gehört, also mitbekommen habe, dass die einfach viel, ich sag nicht alle, nicht, ich will niemals verallgemeinern, aber die meisten wussten nicht einfach, was die schon in der Hand haben. Und schätzten nicht, was für die jetzt zur Verfügung steht und in welcher Sicherheit die leben und für was sie noch kämpfen sollen, damit diese Sicherheit sich noch mehr verbreitet und die noch mehr ein schönes Leben haben, weil die waren, manche wussten nicht, dass Irak ein Land ist. Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass die junge Mensch, also in Geschichte, auch in Geschichteunterricht einfach nur über so Hitlerzeit und so erzählt würde, über die deutsche Geschichte, aber nicht von anderen Ländern, was so aktuell in der Welt passiert ist. Es ist wichtig, die Jugend, natürlich, wie ich jetzt sage, dass meine Geschichte oder die Jesiden oder allgemein der Krieg, was er mit dem Land Irak gemacht hat, nie in Vergessenheit gerät, dass auch die deutsche Geschichte so nicht vergessen wird, aber die musste noch ein bisschen Interesse für die anderen Länder haben und sagen, was die, weil deutscher Krieg ist ja vorbei seit 1945 und aber es gibt Kriege jetzt aktuell in der Welt und was die Frauen so erleben. Und ich saß neben denen und die wussten nicht, was ich erlebt habe und woher ich komme und warum ich gerade neben denen saß. Und die hatten keine Interesse. Deswegen fand ich sehr schade, dass die Menschen oder die Jugendliche so ein bisschen nicht so schätzen, was sie gerade in der Hand haben und diese wichtigen Themen, zum Beispiel Sicherheit, Demokratie, Frauenrechte, allgemein Menschenrechte, dass man einfach Mensch als Mensch sieht, nicht so interessiert. Ja. Sehr wichtig, ja. Danke für deine Worte. Und so das Frausein in der deutschen Gesellschaft. Ich meine, du hast ja beschrieben, dass du als Jesidin da alle Freiheiten hattest, die du dir gewünscht hast. Wie hast du das dann erlebt, hier hinzukommen? Also als Jesidin im Irak hatte ich nur tatsächlich nur in meinem Dorf meine Freiheit sozusagen, weil ich ja als Kind, auch als 13-Jährige gedacht habe, dass Shingal unsere Stadt ist und wir haben unsere Gesetze und ist alles sozusagen safe, also sicher für mich. Aber was nicht war im Außen der Stadt natürlich, im Irak war nicht die Realität, was ich dachte. Aber hier habe ich auch natürlich, nachdem ich so ein bisschen mich mit der deutschen Gesellschaft beschäftigt habe, dass die Frauen auf jeden Fall mehr Gerechtigkeit haben als früher. Zum Beispiel, dass die wählen dürfen in der Zeit oder arbeiten, dass die nicht mehr als für Haushalt verantwortlich gefunden wird. Aber ich glaube, es fehlt noch was hier in der Gesellschaft für die Frauen, weil die einfach schwacher als Mann gefunden wird. Mhm. Vom Kraft her, dass sie nicht alles schafft, was die Männer schaffen. Und sie werden ja auch weniger bezahlt. Genau, die werden weniger bezahlt dafür, weil die meinen ja, die Kraft, was die Männer leisten, vom Kraft können die Frauen nicht leisten. Und das merkt man, sagst du, in der Gesellschaft. Finde ich auch, ja. Ja. Das war ja mal anders, ne? Mhm. Nach dem Krieg. Ja. Es waren hauptsächlich die Frauen, die die Gesellschaft dann, die aufgebaut haben wieder. Mhm. Man spricht immer so von den Trümmerfrauen. Das ist ein merkwürdiges Wort. Das sind tatsächlich die Frauen, die zum großen Teil alleine waren, weil der Mann vielleicht noch irgendwo als Kriegsgefangener war. Ja. Und die dann angefangen haben, die Trümmer der Häuser zu säubern, jeden einzelnen Stein, und die Häuser wieder aufzubauen. Ja. Und das ist irgendwie, haben wir das in der Gesellschaft nicht herüberretten können in die Nachkriegsgesellschaft, das ist irgendwie ganz schnell verloren gegangen. Ja, was ich einfach so allgemein, so vom Gefühl her, was ich wahrnehme, obwohl ich mich nicht so den tagtäglich dem Frauenrechte und so beschäftige, aber so allgemein, was ich wahrnehme, dass einfach Männer in erster Stelle sind als die Frau. Ja, dass die mehr wahrgenommen werden als die Frau. Es wird ihnen mehr zugetraut. Genau, so. Genau. Ja. Und für dich selbst, ich meine, du konntest ja dann einiges realisieren hier. Fühltest du dich sozusagen bestätigt dann? Du hast ja auch erzählt über deine Mutter. Sie macht das anders, als du das gerne machen würdest. Auf jeden Fall ist ja anders in einem Dorf und die sind nicht alle Jesiden. Also meine Zone ist ja weg. Von daher, ich habe mich natürlich frei gefühlt hier in Deutschland, weil als Jeside im Irak zu leben war auch nicht schwer, weil war nicht so einfach, weil mein Vater auch viel erlebt hat, meine Brüder, weil die mehr als ich außer der Stadt waren, dass die immer, weil nur die Jesiden waren, mehr kontrolliert wurden und die demütigt wurden, nur weil sie gesehen haben im Ausweis, dass sie Jesiden sind. Und von daher, auch nach dem, was ich im Krieg erlebt habe, dass ich nur als Jesiden oder vergewaltigt werde als Frau, nur weil ich Jeside bin, weil die meinten, wir werden eure Ehre verschmutzen. Und hier in Deutschland, ich würde niemals so frei sprechen, wie ich jetzt gerade mache, dass ich eine Jesidin, was die mit uns gemacht haben, dass die Kurden uns, die Soldaten Peschmerge uns im Stich gelassen haben. Das würde ich niemals, wie jetzt ich die bei dir gerade spreche, würde ich niemals so frei sprechen oder einfach so sicher. Deswegen, als ich hier war als eine Frau, ich war mit einer großen Hoffnung da, dass ich was ändern möchte und kann, dass ich auf wenigstens nicht verheimliche, dass ich Jesiden bin und kein als Schutzmechanismus nehmen soll, dass ich keine Jesiden bin, sondern einfach sprechen kann und dass ich eine Verantwortung jetzt habe, obwohl eigentlich, also wir waren von Politik her und so im Fokus hier im Irak, aber wir waren damit immer beschäftigt, wir haben uns immer informiert als Familie oder mein Vater oder meine Geschwister waren immer dabei. Und nachdem wir was erlebt haben, also ich habe mir einfach die Verantwortung gegeben, wenn einer mir zuhört oder 100, mir ist egal. Ich mache einfach weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in Deutschland dann meine Ziele erreichen werde, weil tatsächlich mit vielen Menschen begegnet habe, die kein Mitleid, sondern Verständnis für mich hatten und ein offenes Ohr. Und das habe ich sehr geschätzt hier in Deutschland und sehr empathievoll waren die für mich, die meisten. Und das hat mir einfach auch so große Hoffnung gegeben, weiterzumachen als Frau. Mhm. Ja. Schön. Ich frage mal, ich weiß nicht, ist es in letzter Zeit anders geworden? Die Lage hier in Deutschland ist ja jetzt nicht unbedingt so hoffnungsvoll, was eine offene, multikulturelle, interkulturelle, transkulturelle Gesellschaft angeht. Ja. Erlebst du das? Tatsächlich in meinem letzten Einsatz in der ambulanten Pflege habe ich zum ersten Mal so einen direkten Rassismus erlebt und ich fand es schrecklich. Also man sagt ja, egal wie empathievoll ein Mensch ist, würde niemals so empfinden, wenn jemand das selber erlebt hat. Und das war einfach so. Ich habe immer die Leute, die so... Ich bekomme viel mit, auch auf Internet oder recherchiere auch viel über solche Leute, die viel diskriminiert werden oder mit Rassismus sich begegnet haben. Ich habe viele Situationen gehört, mitbekommen, aber so sehr, ich hatte so Empathie voll von denen. Ich konnte sie richtig gut verstehen, weil ich auch einfach sozusagen eine von denen bin, aufgrund der Migrationshintergrund haben die das erlebt und ich habe das auch. Ich konnte sie gut verstehen, aber ich hatte nur nie so selber erlebt und als ich das selber erlebt habe, habe ich einfach so, für mich war es bestätigt, weil man selber erlebt und einfach nur mitbekommt und es war einfach ein schreckliches Gefühl, dass der Patient einfach mal angeguckt hat und gesagt, ja, warum sind die Flüchtlinge hier und ich habe sie nicht so gerne und ich möchte gerne mein Haus verkaufen, aber auch die Nachbarn haben gesagt, wir möchten keine Ausländer neben uns haben und der hat und die ganze Zeit nicht nur in meinen Augen geguckt und ich wollte tatsächlich, ich war am Ende aufzuflippen und ihm eine Antwort zu geben, aber der war ein riesiger Mann und er war so, ich glaube, ich hatte auch Aggressionsprobleme und so und dann hatte die Kollegin mir gesagt, er hat einfach mit Signal mit mir gesprochen, einfach Zeigefinger auf die Lippen, dass ich nicht sagen soll, weil die hatte selber Angst, die meinte ja, wir waren auch so fast außerhalb der Stadt, der wohnte am Rande der Stadt und das Haus war alleine und dann hat sie gesagt, ja, wer weiß, was er mit uns dann machen würde, also lass es lieber im Nachhinein. In der ambulanten Pflege wir gehen ja zu den Patienten, wir gehen zu den Patienten selbst, der war Besitzer des Hauses und der war alleine, ein riesiger Mann, großer Mann und auch völlig und voll. Und der hat einfach, der meinte einfach zu mir, dass er mich ungerne da hat und dass er allgemein die Ausländer nicht so gerne hier hat und wegen dem Haus, dass die Nachbarn auch gesagt haben, wir möchten keine Leute mit Migrationshintergründen als Nachbar hier. Und aber der hat auch so ein bisschen mit Improvisation gesprochen und einfach zu mir direkt so ins Gesicht gesagt, dass sozusagen, dass er für mich redet. Ja, das war auf jeden Fall sehr schrecklich. An nächsten Tagen bin ich auch im Auto geblieben, nicht so, weil wir sozusagen in der Ambulanzpflege sagen, weil wir haben die gleiche Tour eine Woche, so die gleiche Patienten, wo wir zu denen gehen und der war in unserer Tour. Und am nächsten Tag dann hat die Kollegin auch mir gesagt, lieber komm lieber nicht rein, bleib einfach im Auto. Bin ich auch geblieben. Aber sie war auch, ich hatte so eigentlich, ich saß im Auto und es hat einfach bei ihr lange gedauert, weil sie meinte, der hatte seine Kompressionsstrümpfe irgendwo vergessen, der wusste nicht, wo die sind. Und wir haben die gesucht, aber ich dachte, dass mit ihr, weil sie auch aus Russland kam und sie hatte auch einen Akzent und er wusste, dass sie auch keine so Urdeutsche ist. Und ich hatte einfach so schreckliche Gedanken, dass er mit ihr was gemacht hatte. Und ich wollte raus zu ihr, dass ich dann einmal klingel, ob sie noch da ist oder irgendwas ob bei ihr alles gut ist. Und dann ist sie rausgekommen. Das war einfach schrecklich. Und das war auch das erste Mal, dass ich sowas miterlebe, seit ich hier in Deutschland bin tatsächlich. Andere Male habe ich einfach so mit manchen Menschen so eine unangenehme Atmosphäre gehabt, dass die mich so nicht so mögen als eine Frau, die Migrations- oder eine Schülerin, die Migrationshintergründe hatte, aber nicht so explizit zu mir. Ich hatte einfach dieses Gefühl gespürt, dass manche Menschen mich nicht so gerne hier haben, aber nicht wie bei ihm, so dass er mir direkt ins Gesicht ge gesagt hatte. Ja. Oh, sorry, dass du das erleben musst. Ja.